Großenhain in Sachsen, den 10. April 1902. Lustig wird man durch das Reisen im Laufwagen, lieber Freund, aber nicht schreiblustig. Daher nur ganz kurz. Wir sind um 11 Uhr in Berlin abgefahren, durchs Tempelhofer Feld hinaus über Zossen, Baruth, Luckau, Elsterwerder hierher, wo wir gegen 6:30 Uhr angekommen sind. Bald langsam, bald schnell, fast immer mit Gegenwind kämpfend und sehr oft behindert durch die Notwendigkeit, auf unruhige Pferde Rücksicht zu nehmen, die instinktiv eine Antipathie gegen den Laufwagen haben, der bestimmt ist, sie im Amte der Beförderung von Menschen und Lasten abzulösen. Man muss alles lernen, auch die Kunst, an Pferden vorbeizukommen, ohne dass sie scheuen. Unser Hauptinteresse bei dieser ersten Fahrt galt dem Wagen. Wir sind erstaunt, auf was für schlechten Wegen er sicher zu fahren imstande ist. Bei glatter, freier Bahn ist es wie ein Fliegen, und man begreift, dass der Sportsautomobilist schließlich nur das eine Interesse hat, die Schnelligkeit zu steigern. Wir, die wir keine Sportsleute, sondern einfache Reisende sind, die nicht fahren, um irgendeinen Rekord zu schlagen, sondern um möglichst viel und intim zu sehen, wir werden uns kaum dazu verlocken lassen, andauernd ein Gewalttempo einzuhalten, wenngleich wir streckenweise recht gern den Reiz genießen wollen, den es hat, im offenen Wagen auf schnurgerader glatter Chaussee hast du nicht gesehen, dahin zu rollen. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, das fast etwas Berauschendes hat. Nur, dass auf diesen Rausch kein Katzenjammer, sondern eine gesteigerte Lebensfrische folgt. Da unsere Augen an den verstärkten Luftzug noch nicht gewöhnt sind, haben wir die großen Schutzbrillen benutzt und gefunden, dass sie nicht halb so lästig sind, wie wir gedacht hatten. Dresden, den 11. April 1902. Heute sind wir à la Postkutsche gereist. Um 10 Uhr in Großenhain aufgebrochen und erst um 5 in Dresden anbelangt. Jeder Anfänger im Radfahren muss uns deshalb verachten. Dafür haben wir aber recht viele schöne Dinge mit ruhigem Behagen betrachten können. Die herrliche Albrechtburg Meißens und das königliche Moritzburg mit seinen Wäldern, Wildschweinen und Hirschen. Der Besuch der Albrechtsburg war die erste Prüfung unseres Adlerwagens auf seine Fähigkeit, größere Steigungen zu nehmen. Er hat sie glänzend bestanden. Wir fuhren durch die steilen und engen Gassen Meißens bis vor das Tor des wundervollen alten Doms hinauf. Nicht ohne einige Bänglichkeit unsererseits, da wir uns vorstellten, in welchem Tempo es rückwärts hinuntergehen würde, wenn es dem Motor mitten in der Steigung einfallen sollte, zu versagen. Unser Führer, von dessen Tüchtigkeit wir schon jetzt vollkommen überzeugt sind, bemerkte unsere ungewissen Mienen und benutzte die Gelegenheit, uns alle die Sicherungsmittel auseinanderzusetzen, die den Wagen sofort zum Stehen zu bringen vermögen, wenn er bei Gefälle oder Steigung nach vorn oder hinten ins Rollen kommen sollte. Abgesehen davon, dass der Motor sofort abgestellt werden kann, kann auf dreifache Weise augenblicklich und scharf gebremst werden. Und beim Abwärtsfahren werden außerdem zwei Rücklaufstreber unterhalb des Wagenkastens herabgelassen, die, zwei starke und spitze Eisen, sich in das Erdreich bohren, sobald der Wagen abwärts nach hinten ins Laufen kommt. Wir kamen uns fast wie Eindringlinge aus einer anderen Welt vor, als wir in den Domhof einfuhren, der von ehrwürdig schönen alten Bauten gebildet ist und umso ergreifender wirkt, wenn man, wie wir, ziemlich unvermittelt in ihn gestellt wird. Doch konnte unser Automobil verwandte Erscheinungen seiner Art begrüßen, in Gestalt elektrischer Bogenlampen, die, Wahrzeichen unserer Zeit, an den alten Bauwerken angebracht sind. Sehr schön nehmen sie sich in dieser Nachbarschaft nicht aus. Und wir schämten uns hier, angesichts dieser alten, großen Kunst, ein wenig der ästhetischen Verarmung, in die wir geraten sind. Wir Leute mit den Bogenlampen. Doch wäre es undankbar, unserer Zeit zu schmähen, wenn man eben im Automobil zur Albrechtsburg hinaufgefahren ist. Und wir dürfen uns zum Glück, wenn wir auch bekennen müssen, dass wir auf dem Felde der Schönheit wie die arm gewordenen Enkel großer Herren der Vergangenheit sind, der Zuversicht getrösten, dass die reichen Aufsätze zu einem neuen Leben, die sich im Bezirke des Schönen zeigen, sicher bald Blüte und Frucht tragen werden. Wir haben jetzt, so gern wir auch in diesen Dingen das Wort modern gebrauchen, den Weg zu den großen Alten zurückgefunden, die wir nun aber nicht zu wiederholen, sondern von denen wir aufs Neue auszugehen gedenken. Ich musste, aber ohne Spott, lächeln, als ich in einer Ecke des alten Doms das Linienwerk eines Türgeviertschmuckes bemerkte, das ganz wie ein in Stein übertragenes Büchertitelornament von unserem Peter Behrens aussieht. Nach diesem Labsal an alter deutscher Kunst freuen wir uns der Meisterin aller Künste, die unbesorgt um den Ruf der Originalität sich immer wiederholt und dennoch immer aufs Neue wie eine Offenbarung wirkt, da sie in der Tat die ewig eine Offenbarung ist, der Natur. Sie interessierte uns diesmal hauptsächlich in Gestalt des allerjüngsten Wildschweinnachwuchses von Moritzburg, allerliebster gescheckter Frischlinge, die gar nichts von der grimmigen Wüstheit ihrer borstigen Eltern haben. Diese könnten zum Fürchten sein, wie denn die alte deutsche Kunst dem Teufel gern einen Wildschweinskopf gab, wenn sie nicht wie hier von dem ausschließlichen Interesse nach Atzung beseelt sind. Und dies mit der Gewissheit, dass diesem Interesse zur bestimmten Stunde entgegengekommen wird. Sie übersahen uns durchaus und beschäftigten sich nur mit ihrer Mahlzeit, die aus rohen Kartoffeln mit Maiskörnern als Nachtisch bestand. Den Wildschweinen des Königs von Sachsen geht nichts ab. Und das macht sie so gemütlich und zahm, dass sie eigentlich gar keinen Anspruch mehr darauf haben, wilde Schweine zu heißen. Die großen, schönen Hirsche, die um die gleiche Zeit gefüttert werden, ihr Traktement aber abseits und in Krippen, nicht bloß auf dem bloßen Boden erhalten, betrugen sich wie vornehme Pensionäre, die mit einem Air von Gelangweiltheit entgegennehmen, was ihnen von Rechts wegen durch die Organe des Staates serviert wird. Um uns kümmerten sie sich noch weniger als die borstigen Grunzer. Trotzdem wären wir gern noch länger Zeugen dieses vergnügten Geschäfts sorglose Ernährung gewesen, wenn nicht ein leiser Regen begonnen hätte. Wir schlugen die Wagendecke hoch, fanden, dass es sich auf diese Weise auch bei Regen angenehm im Laufwagen fahren lässt und rollten bald über die Carola-Brücke nach Dresden-Altstadt. Teplitz in Böhmen, den 12. April 1902. Wenn Sie glauben, dass ich Ihnen heute von Dresden erzählen werde, so irren Sie sich. Noch ist uns das Spielzeug zu neu, als dass wir es einen Tag ruhen lassen können. Wir sind, ohne das schöne Dresden eines Blickes zu würdigen, heute bereits weitergefahren. Doch haben wir uns ein hübsches Andenken mitgenommen, das wir überdies auf der Reise wohl gebrauchen können. Ein Meißner Tafelservie mit Biedermeier-Rosen. Wer wie ich als Alkoholabstinenter auf Tee angewiesen ist, will ihn auch hübsch serviert bekommen. Sofort nach unserer Ankunft, kaum dass wir uns umgekleidet und gewaschen haben, dampft die Teemaschine. Die sorgsam in Watte verpackten Kannen und Tassen werden mit unendlicher Bangigkeit. »Du, hat es nicht eben geklirrt? Sicher ist etwas kaputt«, ausgewickelt. Die chinesische Teebüchse gibt das nötige, wohlbemessene Quantum des göttlichen Krautes von Ceylon her. Und ich habe das Vergnügen, wie zu Hause zu schreiben, die Schale mit dem goldbraunen Nasse neben mir. »Wie das duftet! Wie das belebt! Eure Räusche, Knechte der gegorenen Getränke, sind grobe Peitschenhiebe, die Striemen hinterlassen, während der Rausch aus dem Tee das Streicheln einer feinen, weichen, schönen Hand ist, die auch noch in der Erinnerung wohltut. Aber wie kommt jetzt dieses mein freudiges Lebensgefühl etwa von diesem einen Schluck Tee? Kommt es nicht vielmehr vom Automobil? Ja, wenn es ein Rausch ist, der mich jetzt so heiter macht, so ist es der Bewegungsrausch. Nun werden Sie in Ihrem schnöden Herzen freilich denken, eine recht bequeme Art, sich zu bewegen, wenn man für ein paar Stunden auf dem Polster eines Wagens Platz nimmt. Sie irren sich. Eine Bewegung wie Radfahren, eine Art Turnen, ist es freilich nicht. Es ist vielmehr so wie bei den ingeniösen Apparaten des Schweden Zander, durch die man, wenn Sie die Güte haben, mir ein Wort zu gestatten, das wie ein Witz von Ihnen aussieht, geturnt wird. Was diese Erschütterungsmaschinen zu Wege bringen, diese gewisse innere Massage, das besorgt das Automobil mit seinem fortwährenden leisen Vibrieren. Es ist durchaus kein Stoßen, Rütteln, Schütteln, sondern ein sanftes, fast unmerkbares Zittern. Steht der Wagen, so ist es am stärksten. Je schneller er läuft, umso schwächer wird es. Die Wirkung auf den Körper ist bei mir durchaus angenehmer Natur. Ich fühle mich nach einer etwa 4- bis 5-stündigen Fahrt im Laufwagen angenehm erfrischt. Etwa so, wie ich mich fühle, wenn ich mich in einer Höhe von etwas mehr als 1000 Meter über Meer befinde. Die passive Bewegung durch das Laufwagenfahren ist es allerdings gewiss nicht allein, die diesen angenehmen Effekt hat. Sondern es kommt der stundenlange Aufenthalt in frischer Luft, dieses Luftwellenbad hinzu, das wohl mehr als eine bloße Hautwirkung hat. Und schließlich darf auch die heilsame Entlastung des Gemütes nicht vergessen werden, dieses Reisegefühl der Freiheit und fortwährenden Befruchtung mit neuen Eindrücken. Gebe ich jedem dieser drei Faktoren ein Drittel des Verdienstes an dieser Steigerung des Gesundheitsgefühls, so bleibt doch bestehen, dass keiner der drei Faktoren fehlen dürfte. Und sie alle drei finden sich nur bei der Reise im Laufwagen in so glücklicher Dosierung vereint. Ganz junge oder besonders kraftvolle Leute wie Sie, mein Freund und Meister in allen schönen Künsten des Leibes, können es ja billiger haben, auf Schusters Rappen oder dem Rade. Für uns andere aber, die mit Bäuchen gesegnet und auch sonst nicht ganz auf der Höhe physischer Leistungsfähigkeit sind, erfordert andauerndes Laufen und Radeln über weite Strecken zu viel Muskelenergie. Und statt Erfrischung pflegen wir Abspannung oder Überreiztheit zu gewinnen. Für uns ist also das Laufwagenreisen das Wahre. Crede experto. Ich glaube, dass nicht einmal unbedingt schönes Wetter dazu nötig ist. Doch ist das eine Zugabe, für die den Göttern Dank gebührt. Heute war sie uns in reichstem Maße zugemessen. Ein frischer, sonniger Tag. Kein Wölkchen, das am Himmel stund. Sonne und Wind im schönsten Bund, das war ein Tag voll Güte. Wir fuhren erst 12:45 von Dresden ab, als Führer vor uns Herrn Weber, den Besitzer des bekannten Hotels, der es sich nicht nehmen ließ, uns den schönsten Weg durch den prächtigen großen Garten zu zeigen, indem er uns auf dem Rade voranfuhr. Woraus zu entnehmen ist, dass die berühmte sächsische Höflichkeit zuweilen mehr kann als süße Worte machen. Herrn Weber verdanken wir es auch, dass wir den Weg durch das anmutige Müglitztal nahmen, über Donau, Wesenstein, Glashütte, Altenburg. Unserem Motor wurde dadurch keine kleine Aufgabe gestellt, denn es geht unausgesetzt bis über 700 Meter bergan. Dafür fällt dann der Weg von dem ersten böhmischen Orte Zinnwald an recht scharf, und zwar durch einen richtigen alten Märchenwald, in dem noch viel Schnee lag. Die Fahrt durch diese grün-weiße Einsamkeit werden wir nie vergessen. Sie versetzt uns in eine Welt, die sonst fast überall bereits dem Untergange geweiht ist. Nur Großgrundherren vom Reichtume der Böhmischen können sich noch solche Wälder leisten, in denen, so möchte man meinen, ein Rübezahl als Förster herrscht, dem jeder Baum heilig und jede Axt ein Greuel ist. Im stärksten Gegensatze dazu beginnt bald hinter diesem königlichen Urwalde das Gebiet der Teplitzer Kohlenbergwerke, in dem der Natur alle ihre Schönheit brutal genommen ist. Und wo auch die Menschen, die dies vollbracht haben, wahrhaftig nicht die Schönheit siegreicher Eroberer zeigen, sondern das Notmahl schmutziger Mühsal an sich tragen. Wir waren froh, als wir diese Kohlenstaubhügel hinter uns hatten und gegen 16:30 in das noch fremdenlose Teplitz einfuhren. Prag, den 13. April 1902. Teplitz hat uns nicht eben besonders gefallen, bis auf eine böhmische Mehlspeise und den Umstand, dass es eine ganz deutsche Stadt mit stark sächsischer Klangfarbe ist. Abends war es recht hübsch, sich in das Volksgewühl zu mengen. Wirklich, Gewühl. Denn die engen Straßen sind auffällig belebt. Ganz Carmen, erster Akt, erste Szene. Das Hotel erinnerte in seiner Weitläufigkeit und der etwas abgenützten alten Pracht der Möbel an die Zeit, da Teplitz noch ein Weltbar war und Kaiser und Könige beherbergte. Die alten feierlichen Kanapees machten in ihrer Abgeschabtheit ganz den Eindruck, als fühlten sie ihre Deklassierung und schämten sich, dass es nicht einmal für einen neuen Überzug mehr langte. Lobositz scheint auch noch deutsch zu sein, aber mit Theresienstadt beginnt schon die Tschechei. Von hier bis Prag haben wir kein deutsches Wort gehört, außer wenn wir uns mit Fragen an ältere Personen wandten. Diese gaben bereitwillig Deutsch Auskunft. Außer an der Sprache merkt man es auch an dem Gehaben der Leute, dass sie einer anderen Nation angehören. Die Tschechen sind viel temperamentvoller als die Deutschen. Unser Adlerwagen mobilisierte jedes tschechische Dorf. Von den jüngsten Jungtschechen bis zu den ältesten Matronen kam alles herbeigelaufen, gehatscht, gehumpelt, und wir hatten reichlich Gelegenheit, den Wohllaut der tschechischen Sprache zu genießen, da es bei diesen Volksversammlungen überall laut herging, fast so laut wie in Farben auf ihren Westen, Blusen, Schürzen. Denn der Farbensinn der Tschechen ist lebhafter als der der Deutschen. Blau und Rot scheinen sie am meisten zu bevorzugen. Schöne Leute sind uns nicht begegnet, bis auf einen sehr großen Zug Zigeuner. wohl an die 20 Wagen mit den jämmerlichsten Pferden, die ich je gesehen habe. Dafür waren die Burschen sowohl wie die Mädchen umso schöner, wahre Prachtexemplare von Menschen an Gestalt und Antlitz, herrliche Augen des Orients, prachtvolle braune Haut, edelster Gesichtsschnitt, wunderbar fein gegliederte Hände. Schade, dass sie, mit Verlaub zu sagen, so dreckig sind. Übrigens, Freund Maler, eine Frage, über die ich mir Gedanken mache: Woher bekommen die Zigeuner alle ihre blinden und lahmen Pferde? Sie werden sagen, sie stehlen sie, aber das kann nicht stimmen, denn die Zigeuner gelten nicht als dumm, und dumm wäre es doch, immer und ausschließlich Ausschussgäule zu stehlen. Ich meines Teils wenigstens würde, wenn ich schon einmal Pferdedieb wäre, Wert darauf legen, besonders junge, gesunde, schöne Exemplare an mich zu bringen. Zudem müssten sich diese auch leichter stehlen lassen, weil sie schneller zu laufen und den Dieb gleichzeitig mitzutragen imstande sind. Man wird also doch wohl zu der Annahme gelangen, dass die Zigeuner dieses Grobzeug kaufen. Nun aber, ich bitte Sie, lieber Freund, was werden die armen Zigeuner machen, wenn es einmal keine Pferde, sondern nur noch Automobile gibt? Blinde und taube Laufwagen werden selten sein, und mit den Lahmen allein werden die unseligen Roms nicht auskommen. Wir werden die Lösung dieser bangen Frage, wie so viele andere, wohl der Zukunft überlassen müssen. Heute hätten wir übrigens unser Idealautomobil aus dem Nymphenburger Park gebrauchen können, denn zweimal führte uns der Weg an einen Fluss, doch an keine Brücke. Wir mussten uns bei Dosan über die Eger, bei Weltruß über die Moldau setzen lassen. Begebenheiten, die zu fotografieren wir nicht ermangelt haben. Nach der Überfahrt über die Moldau. Je näher wir auf unserer Fahrt, die fortwährend durch eine Landschaft vom Anschein reichster Fruchtbarkeit führte, an Prag herankamen, umso mehr fiel uns eines auf: welchen Kultus das tschechische Volk mit seiner Sprache treibt. Sie ist ihm so teuer, dass es ihm offenbar sündhaft erschiene, ihre Worte bei öffentlichen Aufschriften anders als in Buchstaben von mindestens einem Viertelmeter Höhe malen zu lassen, und alles in Versalien. Dieser Überschwang in Anfangsbuchstaben, die alle in frischer Ölfarbe glänzen, also offenbar häufig erneuert werden, ruft, schreit, kräht: Schaut her, wir haben eine Schriftsprache, wir brauchen das Deutsche nicht mehr. Nix Deutsch, nix Deutsch, nix Deutsch. Das Nationalgefühl in Plakatformat.